Zum 22. Todestag von Genossen Kim Il-sung fand am 23. Juni in Peru eine Gedenkveranstaltung, in Nigeria eine Filmvorführung statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in beiden Ländern teil. Die Redner wie der Vorsitzende der peruanischen Studiengesellschaft für die revolutionären Tätigkeiten der Genossen Kim Jong-suk lobpriesen die lebenslänglichen und vergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung um das Glück des Volkes und den Sieg der Sache der Souveränität in der Welt. Bei der Filmvorführung in Nigeria wurde der TVJK-Film Kim Il-sung'e Die Blume der Sonne gezeigt.